Ich heb ne drei Besen und red schwarzer Käse. Solang wie ich red, ich bin heftig zu essen. Ich heb ne drei Besen und red schwarzer Käse. Solang wie ich red, ich bin heftig zu essen. Mit mein schwarzer Kaul, solang wie ich ledig bin, schlug ich nicht raus. Da reit ich zu Haus, mit mein schwarzer Kaul, solang wie ich ledig bin, schlug ich nicht raus. So rot ist mein Blut, solang wie ich ledig bin, tut mir das gut. So rund ist mein Hut, so rot ist mein Blut, solang wie ich ledig bin, tut mir das gut. Ich heb na drei Besen und recht schwarzer Käse, solang wie ich ledig bin, heb ich zu essen. Ich heb na drei Besen und recht schwarzer Käse, solang wie ich ledig bin, heb ich zu essen. Mein schwarzer Kaul, solang wie ich ledig bin, schlug ich nicht raus. Da reit ich zu Haus mit mein schwarzer Kaul, solang wie ich ledig bin, schlug ich nicht raus.